Hallo und herzlich willkommen zum 15. Conancast. Heute haben wir uns das Thema der Hund von Bakerville ausgesucht und werden da nachher noch einmal genauer drauf eingehen. Bevor wir aber wie gewohnt mit den News dieser Woche anfangen. Und da sind heute neben mir dabei Sarah. Hi. Und dann auch noch Eva. Hi. Ja, Eva, du warst ja noch nie dabei, so wirklich, nur einmal im Livecast. Ja, am besten stell dich jetzt mal kurz vor. Ja, also ich bin Eva, ich bin 23 Jahre alt, großer Conan-Fan, wie man vielleicht vermuten möchte. Ja, was gibt's sonst noch über mich zu sagen? Vielleicht ein Benutzername im Forum. Ja, Sherry. Ja, schön. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den nebensächlichen News dann auch für heute an. Da gibt es ja zum ersten, dass unser Zeichner Goshu Aoyama oder wie auch immer heißt, morgen Geburtstag hat, wenn ihr den Cast hört. Da möchten wir ihm natürlich recht herzlich zu gratulieren. 47 Jahre wird er alt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, dann sollte man vielleicht nochmal erwähnen, dass gestern in Japan die neueste Episode anlief, die Episode 577. Das ist eine Filler-Episode und die trägt den übersetzten Titel Die Glühwürmchen, die die Wahrheit beleuchten. Und ja, genauerer Inhalt ist ja noch nicht bekannt. Mal schauen, was da passiert. Da wird euch Christian sicherlich nächste Woche noch was Genaueres drüber erzählen. Ja, der aktuelle japanische Manga ist ja das Thema heute. Da werden wir nachher nochmal genau drauf eingehen. Es gibt natürlich noch weitere Informationen. Zum einen, wie auch schon in einem vorigen Cast genannt, dass hier jetzt neue Episoden angekündigt wurden. Die Episoden 578, 79 und 580. Darin wird es um die Organisation gehen. Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt und werden euch dann auch rechtzeitig noch drüber informieren, was denn da geschehen ist und was da alles passiert. Einige wissen es ja sicherlich schon, die den Manga dazu auch gelesen haben. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Kann ich nur jedem empfehlen, natürlich da einzuschalten und den Fall über die Information, über die Organisation zu verfolgen. Ja. Dann noch einmal kurz zum Charakter-Contest. Ja, wie ich auch schon in einem Cast mal gesagt habe, ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, liefert der Charakter-Contest bei uns im Forum an. Damals war es ja noch die erste Runde, jetzt sind schon eine zweite Runde vorbei, dann Achtel-, Viertelfinale und jetzt sind wir schon im Halbfinale. Da treten an Shinichi Kodo gegen Ran Mori und Heiji gegen Wermut. Und da sieht es jetzt ziemlich nach einer Finalbegegnung, glaube ich, aus zwischen Shinichi und... Wer war da noch? Ist Heiji... Heiji ist vorne? Ach ja. Ja, sehe ich auch gerade. Heiji ist deutlich vorne. Das sieht dann wohl noch ein Finale zwischen Shinichi und Heiji aus. Das ist am... wenn ihr den Cast hört, auch schon angelaufen sein sollte. Also dort könnt ihr mal abstimmen. Wenn ihr wollt und einen Account im Forum habt. Ja. Dann werden wir sehen, wer dann gewinnt. Wahrscheinlich der Bessere. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ja, ich bin ja für Shinichi, mal ehrlich. Also... Hey, ich häng dir eine Kappe, wenn du Heiji willst. Ja, ich weiß nicht, für wen ich wählen soll. Also, ja, Heiji ist schon sympathisch, aber Shinichi... Ja, aber Shinichi ist doch die Hauptperson. Also, wenn, dann muss schon Shinichi gewinnen. Ja, ich habe ja auch für Wermut gestimmt. Nee, ich habe, glaube ich, für Heiji gestimmt. Und für... Gut so, brav. Und ich habe für Wermut gestimmt, muss ich zugeben. Ja, ich weiß es noch nicht. Werde ich mal schauen. Wir werden euch dann auf jeden Fall auch noch den Sieger mitteilen, wenn es dann soweit ist. Sollte ja dann auch bald beendet sein, nächste Woche, denke ich mal. Ja. Soweit dann das. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Hauptthema heute. Das ist der Hund von Bakerville. Heute geht es um den Hund von Bakerville. Da hat ja Aoyama mal wieder eine schöne Anspielung gemacht auf Sherlock Holmes und sein Roman da, der Hund, der Baker will, der Baskerville heißt der ja, hier heißt er ja Bakerville. Ja, da würde ich sagen, fangen wir mal direkt an mit einigen, also wir haben uns das Thema mal aufgeteilt auf die einzelnen Kapitel und werden euch jetzt mal ein bisschen genauer erläutern, wie es denn in diesem, ja eigentlich ziemlich komplizierten und ja ineinander verwickelten Fall da, was da zeitlich gesehen so passiert ist. Und da wird jetzt Eva den Anfang machen mit den Kapiteln 734 und 35. Ja, also im ersten Kapitel fängt es dann an. Ran, Kogoro und Con sitzen vor dem Fernseher und gucken einen Film, in dem ein Dämonenhund vorkommt. Con weiß natürlich eine ganz einfache Erklärung für diesen Dämonenhund, wie der gemacht wurde, nämlich mit Phosphorfarbe angemalt, damit er im Dunkeln leuchtet. Da kommen plötzlich Kasua und Heiji rein und fragen, ob Kogoro, Ran und Con vielleicht Interesse hätten an einem Fall, wo ein wirklicher Dämonenhund vorkommt. Denn vor 5 Jahren starb der Firmenchef, wie heißt er, Tsunechika Inubushi, und seine Frau hat alle seine unehelichen Kinder adoptiert. Also der hat ziemlich viele uneheliche Kinder gehabt, 8 Stück, wenn ich mich nicht irre. Und nach seinem Tod sollen diese unehelichen Kinder von dem Erbe natürlich auch was abbekommen. Allerdings werden jetzt nacheinander alle diese Kinder ermordet und es geht das Gerücht um, dass ein Dämonenhund diese Menschen ermordet haben soll, also im Auftrag eines anderen Menschen, der einen Hass gegen diese Familie hegt und deswegen die ganze Familie auslöschen möchte. Da wollen Ran und Kogoro und natürlich auch Con wissen, wie das natürlich gemacht wurde und Heiji erzählt dann, dass sie im Auftrag von einem dieser unehelichen Kinder hergekommen sind. Und dieser Mann hat auch einen etwas ungewöhnlichen, also sehr bekannten Namen. Ist nämlich ein Namensvetter von Shinichi, der heißt nämlich auch Shinichi Kudo zufälligerweise. Ja, den wollen sie dann besuchen, um genaueres von ihm zu erfahren. Kommen dann in diesem Haus an. Der Mann ist zurzeit krank, also hat was am Rücken und hat deswegen eine Haushälterin, die öffnet ihn dann auch. Allerdings schläft der Mann und dann setzen sie sich in die Küche und nach einer Zeit läutet aber irgendein Wecker in diesem Schlafzimmer und der Mann reagiert aber überhaupt nicht. Also sehen sie nach, was passiert sein könnte und der Mann liegt auf dem Boden und ist tot. Und am Ende des Kapitels haben Heiji und Con natürlich schon einen Verdacht, wer den Mann umgebracht hat und haben die Haushälterin in Verdacht. Und dann ist das Kapitel auch schon wieder zu Ende und man erfährt noch nicht, ob sie es jetzt wirklich gewesen ist. Im zweiten Kapitel allerdings bestreitet die Frau vehement, dass sie die Mörderin ist, sondern dass es Selbstmord gewesen ist. Nach einer Zeit gibt sie aber tatsächlich zu, dass sie darin verwickelt ist, aber nicht die Mörderin war, sondern ihn schon tot vorgefunden hat und einen Anruf von irgendwelchen Fremden bekommen hat, dass sie diesen Mord als Selbstmord tarnen soll, weil sonst ihr entführter Sohn umgebracht wird. Na, dann wird natürlich die Polizei gerufen und der Fall untersucht. Und am Ende des Kapitels heben die Beamten dann diese Leiche hoch und aus dem Mund des Toten fällt dann eine Perle raus. Und Con und Heiji vermuten gleich, dass das irgendwas mit dem Fall zu tun haben muss. Sozusagen eine Todesbotschaft des Toten. Ja, das waren die ersten beiden Kapitel. Dann geht es jetzt weiter mit also Kogoro, Ran und Kasua auch wieder. Zusammen natürlich mit Conan und Heiji sind jetzt auf der Suche nach der Familie, zu der dann Shinichi gehörte, wie Eva ja vorhin schon gesagt hatte. Kommen dann dort auch an. Also sie, ja, sie wollen mit dem Auto fahren und treffen dann auch direkt auf was ist das, Adoptivkind der Familie, die ihn davor rettet, dass sie eine Klippe runterstürzen. Im Haus angekommen, treffen sie auf weitere Mitglieder, sodass dann auch fast alle komplett sind, eben bis auf eine Frau, die sie dann eben suchen wollen. Also indem sie, ja, sie sind auf der Suche nach einem Indiz, einem wichtigen Indiz, wieder eine Kugel, und begeben sich so zu einem Grab und plötzlich stürzt dann ja, das letzte fehlende Mitglied noch die Klippe runter und ist dann auch verstorben. Und Heiji und Conan begeben sich sofort nach oben auf die Klippe und finden dort auch einige brennende Stellen im Gras vor. Es riecht aber nicht nach Öl, also ist mysteriös und ja, der Dämonenhund gibt immer neue Rätsel auf, sodass im nächsten Fall dann auch Yamamura eingeschaltet wird und als zuständiger Inspektor für den Fall sind natürlich dann die anderen Mitglieder der Familie die Hauptverdächtigen, wie bei Detective Conan eigentlich so üblich immer. Das gibt ja eigentlich kaum Mörder, die dann nicht bisher aufgetreten sind. Ja. Dann kommt raus, dass Kogoro Mori der Detektiv ist und dass die Sphäre da war. Darüber sind die anderen Personen dann natürlich sehr verwundert und auch Ran und Kasua geben zu, dass sie eine Perle gefunden haben bei der Toten, die jetzt vom Berg, glaube ich, runtergefallen ist, war das? Oder? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ja, Klippeberg. Ja, da haben die noch eine Kugel vorgefunden und dann begeben sie sich dort wieder zurück. Ja, währenddessen sind dann ja, Ran und Kasua bleiben im Anwesen zurück und machen dann mit dieser Haushälterin da, die Kogoro und so vor der Klippe beschützt hat, machen sie den Abwasch und dann sollen Ran und Kasua plötzlich den Hund draußen füttern und den Hund der Familie, der im Garten ist, weil die anderen alle irgendwie gegen Hunde allergisch sind oder was weiß ich was, alles blöde faule Ausreden. Auf jeden Fall können die das nicht machen und deswegen müssen Ran und Kasua den Hund füttern, werden von ihr darum gebeten und dann, ja, dann taucht plötzlich der Dämonenhund auch auf und da geht es dann direkt weiter mit Kapitel 739, wo jetzt 38, wo jetzt Sarah noch was drüber erzählen will. Ja. Also, ja, auf jeden Fall kommt dann dieser coole Dämonenhund, der so schön brennt, und verfolgt Kasua und Ran, die natürlich weglaufen, weil sie ja Angst vor ihm haben. Und dabei stolpert Kasua und fällt hin. Ran hilft ihr aufzustehen und so können sie dann noch zu einer Tür rennen und reinrennen. Wie, als sie drin sind, fragen erstmal die ganzen die natürlich von der Familie, was denn los sei, worauf Kasua und Randa meinen, dass sie den Dämonenhund gesehen haben. Als sie aber dann wieder rausgucken, ist der Hund nicht mehr da. Und deswegen hat sich die Sache in diesem Moment dann auch. Dann werden wieder Kon und Teji und Yamamura und Kogoro, wenn nicht alles da nach dem Beweisen sucht, gezeigt. Und Kasua ruft dann Heiji an und erzählt von dem Dämonenhund, worauf die dann zurück zum Haus gehen, fahren, wie auch immer. Ja, da sind dann auf jeden Fall auch die Fußspuren bei dem Haus im Garten, die brennen oder haben mal gebrannt. Und ja, was ist noch so passiert? Bis auf die einzige Stelle, wo Kasua Ja, hingefallen stimmt, ist. Das da. fand ich ziemlich komisch. Ich weiß nicht, was dann der Trick da war. Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Ist bestimmt ein wichtiger Hinweis am Ende. Wichtiger Hinweis, den keiner versteht. Yay! Ja, bis jetzt noch nicht. Wir warten noch auf die Auflösung. Der Fall zieht sich ja ziemlich lange hin, komischerweise. Das wundert mich irgendwie. Habe ich auch schon alle hier mit genervt. Also bisher gab es ja noch keinen einzigen Fall, der über 6 Kapitel angedauert hat, bis auf diesen Organisationsfall in Band 58, den man auch wieder in 2 Teile unterteilen könnte, wenn man wollte. Aber bisher gab es noch nie so einen Fall, der 7 Kapitel oder sogar länger dauert. Und hier sieht es jetzt ganz danach aus, als wenn ja, es noch weitergeht. Kapitel 739 ist auch schon erschienen, also das aktuellste Kapitel. Wir wissen aber noch nicht genau, was darin passiert. Leider, muss man so zu sagen. Eigentlich dachten wir jetzt, dass der Fall beendet ist und wir mal schön so eine Zusammenfassung machen könnten, aber da haben wir uns wohl geschnitten, weil und wir reingelegt wurden von unserem Zeichner hier. Gemeinheit. Ja, da denken wir, wir können ihm mal vertrauen und dann macht er wieder so was Mysteriöses, was keiner verstehen kann. Naja. Ist mir eh eine Frage, wie das mal hinkriegt, irgendwelche Fälle dazu schreiben. Ja, der Mann Ja, muss schon kannst extrem ihn. kreativ sein. 700 Kapitel, 200 Fälle mit unterschiedlichen. Naja. Ich erzähle noch eben das Kapitel zu Ende, okay? Ja, mach ich weiter. Auf jeden Fall gehen, keine Ahnung warum, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz gecheckt, warum die dann in den Wald gehen und da das Haus da finden. Mit dem. Ja, der eine hat gesagt, dass dort der Dämonenhund leben sollte oder dass sie in dem Haus früher mal da gesehen hätten. Ja, ja, in dem Haus. Alles irgendwie. Klar. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Mit magischen Büchern, ne? Auf jeden Fall sind dann Yamamura, Kon, dann diese eine Frau da aus der Familie, Kogoro und Heiji in diesem Haus, während der Typ draußen auf einmal von dem Dämonenhund verfolgt wird. Und dann von ihm angesprungen wird und brennt. Heiji kommt dann und löscht ihn. Yay! Ja. Okay, dann geht's im nächsten Kapitel weiter. Ja, das war eigentlich schon die ganzen Kapitel. Du hattest ja eigentlich so gut wie das letzte, was bis jetzt bekannt war. Vielleicht soll ich noch mal erwähnen, dass diese Frau Miyuki heißt, die hier ist. Das habe ich jetzt gerade eben mal nachgeguckt. Die kommt mir auf jeden Fall schon mal sehr verdächtig vor, um hier gleich mal die verdächtigen Frage anzufangen. Ja, tut sie auch. ja, kommt, kannst du mal ran. Geht doch mal Hund füttern. Schnell, los jetzt. Ja, ach nee. Aber ganz komisch kommt mir auch dieser Mann vor, der da von diesem Hund angegriffen wurde. Da erinnere ich mich irgendwie an diesen Fall auf dem Schiff, ganz am Anfang der Serie. Da war doch dieser eine Typ, der hat sich doch auf der Toilette in der Dunkelheit selbst das Messer ins Bein gerammt, um da irgendwie vom Tatverdacht freizukommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt, aber da wurde er dann auch am Ende selbst überführt, weil er war ja auch der Einzige, der nicht getötet wurde. Und jetzt war es hier vielleicht genau das Gleiche, dass der eine Typ, der jetzt gerade im Kapitel 738 da angegriffen wurde, dass der vielleicht irgendeine Tarnung hat oder, obwohl ich nicht glaube, dass wenn der Hund ihm gehören sollte, dass das da irgendwie, dass er den selbst angreift. Naja, da scheint mir diese Miyuki, die ja Kogoro und so vor der Klippe da gerettet hat, schon verdächtiger. Natürlich sind sie alle verdächtig, außer diese Frau, die da krank im Bett liegt. Ja. Habt ihr noch andere Theorien? Oder? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich sein soll. Also manchmal hat man ja schon so eine Ahnung, aber diesmal ist es wirklich, hat sich Gosho selbst übertroffen. Das ist vor allen Dingen, weil das sowas wieder um Geschichte ist und irgendwas mit irgendwelchen mystischen Sachen, die eigentlich in Detektiv Conan gar nicht reingehören. Das ist Fakt. Ja, ich erinnere an die Spinnenkönigin und was war da noch? Wurde alles im Forum geschrieben, zu was das, wo die ganzen übermenschlichen Sachen da waren. Spinnenkönig, das mit der Meerjungfrau. Spinnenkönig, das mit der Meerjungfrau. Alles eine natürliche Erklärung dann. Ja, das ist bestimmt bei diesem Hund auch so, obwohl ich mir jetzt nicht so wirklich. Kogoro hatte ja schon mal angedeutet, dass es irgendwie genau so was sein sollte, wie Conan das im Fernsehen da gesehen hatte und aufgeklärt hatte. Aber das ist ja wohl irgendwie nicht so der Fall, wenn der noch brennende Abdrücke hinterlässt und selber auch brennt. Was hat's mit der Zwiebel auf sich, die da manchmal hochhalten? Welche Zwiebel? Das war so eine Zwiebel. Und war das im 739? Das kann man ja noch nicht lesen, das kann man ja nur gucken. Ach so, das habe ich noch gar nicht angesehen. Ich lese immer gleich erst mit Übersetzung. Und guck noch mal kurz vorher drüber, sonst. Ja, vielleicht Buddhismus irgendwie, was? Weiß ich nicht. Wenn die da. Ist ja in Japan noch nicht, dass sie da irgendwie gegen böse Geister was machen wollen. Hat ja Ran noch mal diese Puppe da rausgehängt gegen das rote Pferd. Erinnert mich gerade so plötzlich. Wo die dann vertauscht wurde. Und die fast. Wisst ihr das nicht mehr? Das Nein. rote Pferd, ja, doch, den Fall, den weiß ich, aber. Ja, da hat ja Ran am vorigen Tag eine. Die Puppe da, die war doch gegen Regen. Ja, und die wurde dann irgendwie ausgetauscht. Nee, die hat umgedreht. Ach ja, so war das. Ich habe mich das ganz lange immer gefragt. Ah, ja, gut. Ach, weil die irgendwie nicht ins Theater wollten oder so, ne? Der Con musste auf einen Ausflug, der wurde abgesagt, sobald es regnet. Ach so aber war okay, das. Aber die wollten nicht, dass Con auf diesen Ausflug geht. Ja, du musst dich da ja auskennen. Das gehört ja eigentlich auch nicht zum Thema, aber ja. Ja, vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf Kapitel 740, das ist ja ziemlich spannend. Ich frage mich, warum er jetzt diese 7 Kapitel da einbringt. Also meine persönliche Vermutung ist einfach, dass er sich jetzt mal von diesem alten Konzept lösen will und da, wie ich das auch schon ganz oft überall geschrieben habe, ihr wisst ja auch mal schon vorher, was ich, also Da steht schon vor im Wahl, was sich hier nochmal wiederholt. Das fühle ich mir immer ein bisschen blöd, aber ja, ich denke mal, er will sein eigenes Prinzip irgendwie ein bisschen überarbeiten, dass er vorher kam es irgendwie mal ein bisschen blöd, wenn er da so kurze Fälle hatte und so. Mochte ich auch nicht wirklich. Ich meine immer, ich habe auch schon geschrieben, dass ich einen Fall mit 9 Kapiteln besser finde als 3 Fälle mit 3 Kapiteln, da weil man da so irgendwas Zusammenhängendes hat und auch ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr diskutieren und philosophieren, wer denn der Täter ist und so. Man hat nicht immer gleich einen neuen Fall, wo man sich neu einarbeiten muss und sowas. Ja. Naja, diese zusammenhängenden Fälle, so wie bei Heiji mit dem Lagerhaus und so, wo dann Heiji plötzlich auftaucht und es auch direkt weiterging, die fand ich auch nicht schlecht, aber ja, finde ich schon besser, wenn er ein paar zusammenhängende Kapitel macht und wenn er sein System jetzt hier überarbeitet, finde ich eigentlich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Zumal es mir auch aber bis trotzdem ein bisschen komisch vorkommt, wenn er jetzt das jetzt 70 Bände lang so gemacht hat und jetzt einfach in Band 70 nochmal irgendwas Neues anfängt. Hätte er vielleicht ein bisschen früher mal dran denken sollen. Oder natürlich auch, das geht gar nicht mehr weiter mit dem Fall und er hält ihn für abgeschlossen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da werden dann viele Fans protestieren und ihm das Haus einrennen, so gefühlt. Ja. Ja. Das wurde ja auch noch von bei uns im Newsblog schon angedeutet, von unserem Redakteur. Ich kann den Namen nicht aussprechen, will ich jetzt auch nicht. Entschuldigung. Ja, der hat auch geschrieben, dass ja, er vielleicht mal wieder, dass Aoyama vielleicht es nicht gut findet, wie der Anime davon von Detective Conan umgesetzt wird, immer in verschiedenen Episoden unterteilt wird und er jetzt selber mal sehen will, was denn, was die jetzt machen, wenn die so einen langen Fall bekommen. Obwohl ich auch nicht glaube, dass das irgendwas bringt, aber naja. Jedem seine Theorie. Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir mal auf eine spannende Fortsetzung des Falls. Und ja, dieser Cast ist eigentlich ziemlich kurz geworden jetzt. Oder hat noch jemand irgendwelche Theorien, die er hier noch einwerfen will? Nee, nicht, dass ich Nee. wüsste. Sind ja eigentlich alle verdächtig. Das ist ziemlich schwer. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist eine Meisterleistung von ihm selbst. Ja, Ja, so dann. ein langes Kapitel, also so einen langen Fall gab es noch nie und Ja. ich fände es auch gut, wenn demnächst mal öfter so lange Fälle kommen. Ich finde es schon schön. Vielleicht auch mal mit der Organisation. Das wäre ja Oh, schon das mal. wäre ja, das wäre ja, das wäre überhaupt das Coolste. Wenn es da mal weiterginge. Und am besten auch mal in einem Band und nicht immer so die Organisationsfälle über 5 verschiedene Bände verstreut. Das ist, naja, egal. Man kann sich vieles wünschen. Mal gucken, was er draus macht. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast hiermit jetzt auch offiziell und begeben uns dann ins Outro. Und hören uns dann nochmal ein bisschen an, was denn so passiert ist diese letzte Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche mit dem Thema Detective Conan im Wandel der Zeit wieder. Das ist ja ein Thema, das vielleicht einige jetzt auch interessieren könnte nach dem aktuellen Fall, wie sich Detective Conan mit der Zeit verändert hat und was da Neues reingekommen ist, wie sich der Zeichenstil verändert hat und so weiter und so fort. Ja, und ich kann dann nochmal sagen, in der darauffolgenden Woche, also in der Woche nach dem nächsten Cast, da sind wir uns über das Thema selbst noch nicht mal so einig. Und zwar haben wir euch da die Wahl gelassen und ihr könnt bei uns im Forum abstimmen, welches Thema ihr denn gern hören wollt. Gibt es 3 Möglichkeiten. Zum einmal Sport, also zum Beispiel Baseball oder Fußball, so ziemlich aktuell zur Weltmeisterschaft auch, habe ich mir gedacht, fand ich nicht schlecht. Kommt aber ziemlich schlecht an. Naja, dann gibt's auch noch, vielleicht sind die anderen Themen ja so gut, ich weiß nicht. Dann Sato, Takagi und Shiratori, das aktuell noch führt. Da werden wir dann ein bisschen genau über die Liebe eingehen und so, wenn ihr das wählt. Oder wir machen einen Cast über Gosho Aoyama, was er die ganze Zeit so gemacht hat, gucken uns seinen Lebenslauf mal ein bisschen genauer an und so weiter und so fort. Und dann, ja, ihr seid herzlich eingeladen, da abzustimmen. Hoffen wir mal, dass ihr das richtige Thema wählt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier mit ins Outro. Ja, okay, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro. Letzter Teil dieses Casts heute, der eigentlich ziemlich kurz gehalten wurde. Ja, wir dachten eigentlich, dass der Cast zu Ende ist. Der Fall zu Ende ist, nicht der Cast. und hätten euch jetzt die komplette Auflösung liefern wollen, aber es hat nicht so ganz geklappt und dann mussten auch noch kurzzeitig zwei Sprecher, Christian und Manuel, absagen, sodass wir hier noch Eva eingeladen haben. Herzlichen Dank übrigens nochmal, dass du heute dabei bist. Ja, kein Problem. So ganz spontan, aber naja. Jetzt haben wir auch keine Themen direkt fürs Auto vorbereitet, aber ich denke mal, Bäm, WM, wir haben verloren. ja. Ja, wir nehmen ja wieder am Freitag auf und müssen jetzt hier direkt nach der Pleite von Deutschland aufnehmen. Ich bin immer noch ganz deprimiert. Naja, sie haben es einfach nicht verdient nach so einem Spiel, finde ich. Also, wer das gesehen hat, Ich mag den Schiedsrichter nicht. nee, ich auch nicht. Aber nach jedem kleinen Foul mal eine gelbe Karte und dann. Das eine war kein Ja. Foul von uns. Ja, es war alles keine Fouls. Also, Fouls schon, aber nicht gelbwürdig. Und gelb-rot, das war auch ein bisschen überzogen. Aber, naja. Naja, wir haben verloren. Wollen den Serbien, den Serbern da, oder wie die heißen, Ser. Serbianern. Ach, Serben, genau. Serben nennt man die. Ja, die neuen Länder da im Osten. Ja, den wollen wir auch mal was gönnen. Und dann hauen wir jetzt nächstes Spiel Ghana weg und dann sind wir im Achtelfinale da. Haben wir noch was gut zu machen gegen Ghana, würde ich mal sagen. Wenn wir da noch verlieren. Ja, das wäre schon peinlich für unsere Nationalelf. Für das ganze Land. Ja, naja, Frankreich hat ja auch verloren. Fand ich sehr schön. Ich weiß gar Ja, nicht. die Schweiz gegen Spanien, das war ja auch eine Ah, Überraschung. das war gut. Ja. Ich habe sogar 1-0 für Mexiko getippt in unserem Tippspiel hier. Aber das ging ja 2-0 leider aus, weil. Nee, 1-0, ne? Wie haben die denn gespielt? Eieiei, ich bin ja nicht mehr auf dem Laufenden. Ja, wir erzählen euch jetzt wahrscheinlich eh alten Kaffee, wenn der. Die Spiele sind ja längst alt hier. Wenn der Kasten in 2 Tagen erscheinen wird. Hoffen wir mal. Wir müssen jetzt hier auch mit der alten Technik aufnehmen, weil. Wolfs Meine Lieblingssendung Server fängt an. irgendwie. Oder eine meiner Lieblingssendungen. Nichts geht über Detektiv Conn. Joa, auf jeden Fall müssen wir hier mit dem alten System aufnehmen. Wir hoffen mal, das klappt noch. Und können dann nächste Woche auch wieder auf TeamSpeak zurückgreifen, wenn Wolf da die Probleme gelöst hat. Und hoffen, dass heute auch alle Stimmen dabei sind, noch in der Endausgabe. Nicht, dass hier irgendjemand die Aufnahme nicht speichern kann. Das wäre ja fatal. Naja. Ich weiß noch nicht, was wir sonst noch so besprechen könnten. Also Christian und Manuel haben kurzzeitig abgesagt, sodass wir das Thema hier ja, kurz und knapp präsentieren mussten, konnten, einfach gemacht haben. Und ja, vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Ausgabe. Habe ich eigentlich schon gemacht, aber Detective Conan im Wandel der Zeit, da finde ich eigentlich, gibt es ziemlich viel zu besprechen. Ganz am Anfang stand ja eigentlich Aoyama ganz alleine damit seine Idee. Und dann hat sich das Universum Detective Conan immer weiter ausgeweitet und es kamen neue Charaktere dazu. Gibt jetzt unzählige Anzahl an Bänden, dann auch die Short Stories und Kinofilme, OVAs, ein Anime dazu und ja, hat sich über die ganze Welt ausgebreitet, sogar wir Deutschen hier bekommen das. Sogar, wir sind ja, naja, wir sind im Manga- und Anime-Markt ja ziemlich weit hinten eigentlich, wenn man es mal so sieht. Vor allem im Anime-Markt. Sieht man noch in Detective Conan. Ja, freut mich eigentlich, dass wir hier so eine gute Serie haben und dann werden wir uns nächste Woche mal genauer angucken, wie es denn dazu gekommen ist und ja, wie sich auch vor allem der Zeichenstil im Laufe der Zeit verändert hat. Also ganz am Anfang waren ja so, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch die Technik beim Zeichnen immer mehr weiterentwickelt, dass man da genauer und besser zeichnen konnte. Auf jeden Fall gefällt mir der aktuelle deutlich besser als die alte, wenn ich das mal als alte bezeichnen darf. Ja, wenn man die nebeneinander hält, ich Genta mit seinem Onigiri-Kopf. Ran hatte früher auch keine Ja. Spitze auf dem Kopf, nein, sie hatte eine Welle. Nein? Oha, Doch, das war sie hatte mir gar früher nicht so eine Welle. bewusst. Reggie sah immer aus, als ob er Sonnenbrand hätte, nicht als ob er braun Ja, im wäre. Anime, ne? Ja, da hat sich ja vieles verändert. Wie so ein Indianer. Ja, da werden wir nächste Woche mal genauer darauf eingehen und dann hoffen wir mal, dass Christian und Manu auch wieder dabei sind und uns vor allem Christian mit der Technik wieder hier zu Hilfe stehen wird. Ja, und dann machen wir, ja, jetzt haben wir eigentlich ziemlich viele, nee, wir haben jetzt zwei News-Themen hintereinander, Quatsch, zwei Themen hintereinander und da werden wir in der Woche nach dem eurem Wahlthema nochmal dann auf die News eingehen. Wir müssen jetzt hier, wir haben das mit dem Wahlthema schon ziemlich lange geplant und dann dachten, wollten wir das nicht jetzt Ich wollte einfach noch nur was sagen. verschieben, das wäre auch ein bisschen Wir haben ja blöd diese gekommen. coole, wir haben ja diese, diese, du hast ja Ja. diese Umfrage da gemacht, diese im Forum da, dieses, ja, wie alt bist du, Joe, welches Geschlecht hörst du an und dann, wie viele Episoden hast du schon gehört, so. So, Ach wie viele ja, da doch das genau. Outro am besten finden, das hat mich erschreckt. Ja, mich auch. Hallo an alle, die das Outro hören! Ich bin eigentlich immer, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll, aber tut mir auch leid, wenn ich hier. Ja, aber was ich auch überraschend fand, dass hier viele die News am Anfang anhören, das hätte ich mir auch gar nicht so gedacht. Dass da wirklich so viele sich für den aktuellen Anime und Manga in Japan interessieren, was ja eigentlich immer nur Hauptthema bei unseren News ist, aber ja. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Also wenn ihr da noch, könnt natürlich euch gerne bei uns im Forum anmelden unter detektivconne-forum.com, wenn ihr es nicht schon längst getan habt und dort eure Meinung dann zum Cast kundtun und hier ein bisschen Feedback geben, was wir noch verbessern können, ja, wie ihr das Outro findet. Nach der heutigen Ausgabe bestimmt ganz schlecht. Ich denke mal, Christian hat ja nächste Woche bestimmt wieder irgendwelche Themen und so. Naja, dann wird ja Deutschland auch schon im Achtelfinale sein, können wir ein bisschen über den Gegner philosophieren. Ja, wir vielleicht auch, wir können ja mal tippen, was wie Deutschland gegen Ghana spielen wird. Also ich habe ja schon getippt, 3 zu 1, aber naja, mal schauen. Wer es wissen will und wenn es dann so ausgeht, hier, ich hab's euch gesagt. Okay. Mein Tipp gegen Serbien, 3-0 für Deutschland. Bisschen vertippt. Naja, egal. Ja, bisschen, also, na. Gucken wir mal. Ja. Jetzt wieder dieses komische Auto hier. Ja. Ja, ich denke mal, wir schließen das dann hier auch mit ab. Hiermit auch jetzt ab und ja, dann. Wollen wir noch jemand irgendwas zu diesem Auto hier sagen? Hat noch jemand was Besonderes zu erzählen? Ich denke mal nicht. Nee. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den Cast hiermit und dann, ja, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.